Auf einem weißen Shirt bist du ein kleiner Fleck. Die Winzigkeit, die stört, ein Kuckucksei im Nest, das hier nicht hingehört. Du passt so nicht ins Bild, ein Tropfen Rostschutzmittel in einem Glas voll Milch. Und so allein, keiner hier, um das Gefühl mit dir zu teilen. Auf alles Scheißen fällt einem leichter zu zweit. Solang noch einer fickt euch alle schreit, ist hier noch nichts verloren. Ich hab noch immer Bock auf Streit, ich singe schief in jedem Chor. Solang noch einer fickt euch alle schreit, ist hier noch nichts verloren. Ich hab für immer Bock auf Streit, ich singe schief in jedem Chor. Oh mein Gott, seht euch das an, der ganze Horizont scheint in Orange. Vorstadt steht in Flammen, oh mein Gott, seht euch das an. Und nur zwei kleine Unkrautpflanzen auf dem Beet sind nicht verbrannt, du bist nicht allein. Einer reicht, um das Gefühl mit dir zu teilen. Auf alles Scheißen fällt einem leichter zu zweit. Solang noch einer fickt euch alle schreit, ist hier noch nichts verloren. Ich hab noch immer Bock auf Streit, ich singe schief in jedem Chor. Solang noch einer fickt euch alle schreit, ist hier noch nichts verloren. Ich hab für immer Bock auf Streit, ich singe schief in jedem Chor. Ich singe schief in jedem Chor. Schief in jedem Chor.